Ich sagte dir versprochen, ich bring deine Freundin heim. Dass das hier dann passiert ist, wirst du mir nie verzeihen. Denn du hast mir vertraut, ich hab Scheiße gebaut. Jetzt bring ich sie dir nach Haus, völlig fertig und zerzaust. Wir waren nur zu zweit und der Weg war so weit. Auf einmal blieb sie stehen und dann hat sie's mir gezeigt. Was hat sie dir gezeigt? Deine Freundin, die kann blasen, die kann blasen, blasen, blasen. Die kann blasen, blasen, blasen an den Füßen nicht ertragen. Deine Freundin ist so eng, sie ist so eng, eng, eng. Sie ist so enge Schuhe nicht gewöhnt. Deine Freundin, die kann blasen, die kann blasen, blasen, blasen. Die kann blasen, blasen, blasen an den Füßen nicht ertragen. Deine Freundin ist so eng, sie ist so eng. So enge Schuhe nicht gewöhnt. Ich hab's echt versaut, Mann, sie ist doch deine Braut. Doch sie gab einfach nicht auf und so nahm es seinen Lauf. Klar bist du jetzt sauer, aber eins musst du sehen: Es tat dir ziemlich weh und auch für mich war's nicht schön. Ja, der Weg war so weit und sie trug ein kurzes Kleid. Dann kniete sie vor mir und da hat sie's mir gezeigt. Was hat sie dir gezeigt? Deine Freundin, die kann blasen, die kann blasen, blasen, blasen. Die kann blasen, blasen, blasen an den Füßen nicht ertragen. Deine Freundin ist so eng, sie ist so eng, eng, eng. Sie ist so enge Schuhe nicht gewöhnt. Deine Freundin, die kann blasen, die kann blasen, blasen, blasen. Die kann blasen, blasen, blasen an den Füßen nicht ertragen. Deine Freundin ist so eng, sie ist so eng, eng, eng. Sie ist so enge Schuhe nicht gewöhnt. Nein, der Song ist nicht versaut. Was bist du denn für ein Schwein? Woran denkst du denn bei Blasen? Ihre Schuhe waren zu klein. Ja, der Song ist nicht versaut. Was bist du denn für ein Schwein? Woran denkst du denn bei Blasen? Ihre Schuhe waren zu klein. Deine Freundin, die kann blasen, die kann blasen, blasen, blasen. Die kann blasen, blasen, blasen an den Füßen nicht ertragen. Deine Freundin ist so eng, sie ist so eng, eng, eng. Sie ist so enge Schuhe nicht gewöhnt.